solidarisch heißt für mich, meine eigenen Privilegien mitzunutzen und mir derer auch bewusst zu sein und halt dadurch so anzuerkennen, okay, es gibt Gründe, warum ich mehr Privilegien habe als andere und mit denen kann ich solidarisch umgehen. Und ich finde, das ist anders als helfen, weil ich finde, helfen ist immer die Frage nach, so warum helfe ich? Helfe ich für mich? Helfe ich für mein Gewissen? Helfe ich, weil ich sonst nichts Besseres zu tun habe? Und ich finde, solidarisch sein kann auch helfen bedeuten, aber kann auch andere Dinge bedeuten. Und natürlich immer diese Frage so, Solidarität mit wem? Also ich zumindest versuche halt, in dem, wie ich mich solidarisch zeige, immer auch von meiner eigenen Position auszugehen und die auch nie zu ignorieren oder so zu tun, als wäre ich wer, der ich nicht bin. Und ich glaube, das ist für mich einfach so die Grundvoraussetzung für so eine ehrliche Solidarität, dass ich auch meine eigene Verantwortung sehe. Und dann kann ich auch solidarisch mit den Ressourcen umgehen, die ich selber habe. Inwiefern geht denn Solidarität immer mit Privilegien einher? Also bei der Hilfe, da hat man das Gefühl, dass da wirklich auf der einen Seite immer jemand sitzt, der irgendwie benachteiligt ist oder der irgendwie gerade mehr Unterstützung braucht als andere. Siehst du das so, dass das bei Solidarität auch so ist oder ist es anders für dich? Ich finde, so benachteiligt liegt ja immer so eine Wertung mit drin. Schlechter als jemanden, besser als jemanden gehen. Und ich glaube, solidarisch kann auch sein mit jemandem, dem es einfach anders geht als mir selber. Mal losgelöst davon, ob das jetzt besser oder schlechter ist. Also zum Beispiel versuche ich mich sehr solidarisch mit jungen Müttern oder Familien zu verhalten, weil ich denke, okay, ich bin eine junge Frau, ich habe eben keine Kinder, aber ich finde Kinder total wichtig für die Zukunft, für meine und für generell. Deshalb versuche ich irgendwie, wenn ich Termine mit Eltern mache oder so, darauf Rücksicht zu nehmen, dass sie Kinder haben und dass sie deshalb andere Zeiten und andere Prioritäten haben. Und ich kann versuchen, solidarisch damit umzugehen, dass irgendwie es auch für Eltern möglich ist, an gewissen Veranstaltungen oder Sachen teilzunehmen. Wie glaubst du, kann man Opferrollen entgehen? Ja, also ich glaube eben viel durch Verantwortung anerkennen, dass man nicht die eine Person als Opfer sieht, so oh, die geflüchteten Menschen und oh Gott, und wir müssen den allen helfen, sondern dass man auch ganz klar sagt, okay, ich habe da auch eine Verantwortung, dass es diesen Menschen so geht oder das System, in dem ich lebe, so wie ich konsumiere, die Politik, die in dem Land gemacht wird, in dem ich lebe. Oder es ist zumindest, was ich versuche, so Opferrollen zu entgehen und natürlich halt mit den Betroffenen sprechen und die auch immer ins Zentrum stellen. Das ist ja, was total oft passiert. Man will helfen und man macht, weiß ich nicht, überhäuft Leute mit irgendwelchen Klamotten, die sie gar nicht mehr brauchen oder geht einfach total an den Bedürfnissen vorbei. Und ich glaube, das passiert, wenn man so ein ganz klares Opfer im Blick hat und eigentlich gar nicht die subjektive Person in ihrer Vielschichtigkeit sieht. Und das ist für mich eigentlich eine Grundvoraussetzung so von solidarischem Handeln, dass das Ziel immer die betroffene Person bestimmt und dass sich auch mein Handeln daran orientiert und eben nicht an meinem eigenen Bedürfnis, mich gut zu fühlen. Deshalb stelle ich jetzt einfach irgendwas raus oder ich mache einfach irgendwas, damit ich mich besser fühle. Und ich glaube, auch von betroffenen Menschen gibt es oft Selbstorganisierung. Das heißt ja, nicht jede Person, die von was betroffen ist, muss per se immer direkt wissen, was jetzt politisch angebracht ist. Aber meistens gibt es dann doch MultiplikatorInnen oder NGOs, die eben genau das tun. Und dann frage ich halt lieber die, bevor ich einfach auf eigene Faust irgendwo losrenne und irgendwas mache. Und das ist ja ähnlich jetzt wie somit von Rassismus betroffenen Menschen, dass dieses, sie in der Opferrolle zu sehen und sie so zu homogenisieren und das ist eine Gruppe und die leben alle Rassismus und das ist ganz schlimm. Und Rassismus ist ja auch nur ein Teil der Erfahrungswelt von irgendwie Menschen of Color. Und ich glaube, ähnlich ist es ja bei den Menschen, die man jetzt aus was auch immer für Gründen als Opfer bezeichnet. Gibt es vielleicht Lebensbereiche, da sind sie benachteiligt und andere Lebensbereiche, da sind sie es nicht. Und der Versuch halt, es nicht zu vergessen immer, dass Menschen komplex sind und die Solidarität das im Blick behalten sollte und nicht irgendwie den Menschen zu so einem Opfer in so eine kleine Box packen sollte. Gibt es Momente für dich, in denen Solidarität tatsächlich zu so einer Floskel eher verkommt? Ja, total oft. Also ich mache ja Antirassismus-Workshops im großen Teil meiner Zeit und dann sagen auch alle immer, weiße Menschen. Ja, und wir müssen solidarisch sein und wir müssen echte Allies sein. Und während sie das tun, nehmen sie so viel Raum ein, dass es halt schon wieder nicht solidarisch ist. Und da wird es für mich total schnell zu einer Floskel, weil ich finde, Solidarität, da geht es ja um Handeln, für mich zumindest. Und irgendwo auch, ich will mich solidarisch für jemanden zeigen und irgendwo will ich ja auch was verändern. Ich glaube, nur zu sagen, ich stehe in Solidarität mit, ist irgendwie nett, aber davon hat sich jetzt der Alltag der betroffenen Person auch noch nicht verändert. Und ich glaube, das ist so die Gefahr, dass solidarisch ist so ein Wort, was alle gerne verwenden. Und ich bin solidarisch mit dem und ich bin solidarisch mit denen und ich unterzeichne noch jene Position. Aber das Handeln und das konsequente Handeln dahinter, ich glaube, wenn das halt in den Hintergrund tritt, dann finde ich es eine Floskel. Und also im Bereich Rassismus sehe ich das total häufig und das ist ja auch so ein klassischer Aspekt von weißen Privilegien, dass man sich eben aussuchen kann, wann man solidarisch ist mit von Rassismus betroffenen Menschen und wann man es einfach auch ausblendet oder lieber irgendwelche anderen Sachen macht. Und ich glaube, das ist dann leider schneller eine Floskel, als mir so lieb wäre. Ja. Jetzt haben wir ja viel über Antirassismusarbeit gesprochen und dem wird ja durchaus auch öfter mal vorgeworfen, dass viel von Antirassismusarbeit Identitätspolitik ist, im Sinne von, dass man sich da zurückzieht auf einen Aktivismus, der also die Interessen einer bestimmten Gruppe nur vertritt und damit vielleicht auch so einer intersektionalen, also einer Solidarität im Wege steht, die über Gruppenzugehörigkeiten hinausgeht. Was sagst du dazu, zu so einem Vorwurf? Ja, ich muss so lachen, weil die Leute einfach einmal alle durchatmen sollen. Also ich verstehe das und ich muss schmunzeln, weil das ist ja auch einfach so ein trendy Ding, zu sagen, jetzt auch und alles ist Identitätspolitik. Am Endeffekt geht es da um Befreiungskämpfe und plötzlich ist Identitätspolitik zu so einem Schimpfwort geworden, was, glaube ich, daran liegt, dass die Leute überhaupt nicht mehr wissen, worum es da eigentlich geht. Und eigentlich geht es da um die Befreiung und darum, dass Menschen gleich behandelt werden, so wie es halt bei Feminismus eigentlich um die Befreiung von Frauen geht. Und ich glaube, da geht es ja viel um Benennen, also Benennen von Kategorien, die davor unsichtbar waren. Plötzlich benennen Menschen diese Erfahrungen, nehmen da Diskursräume ein und natürlich auch mit dem Benennen bildet man wieder eine Kategorie. Ich glaube aber, das ist halt ein notwendiger Schritt, damit gewisse Erfahrungen überhaupt erstmal sichtbar werden können, weil es eben Gründe gibt, dass sie nicht benannt wurden und die Gründe liegen nicht bei den betroffenen Personen. Und dass jetzt praktisch betroffene Personen anfangen, ihre Erfahrungen einzufordern und klar zu benennen und eben nicht mehr einfach nur runterzuschlucken, das finde ich super gut. Und dass Leute das wahrnehmen und dass da jetzt auch wirklich mal ja, Sachen clashen, finde ich auch gut, weil ich glaube, diese Probleme, die man da sieht, die sind alle nicht neu, nur haben sich halt davor oft diese Menschen nicht geäußert, weil es eben keine Räume dafür gab, keine Worte, um die Erfahrung zu benennen. Und es ist ja auch spannend, wer sich über Identitätspolitik beklagt, weil es fällt ja auf, dass häufig Leute aus sehr privilegierten Positionen heraus sich darüber beklagen. Deshalb sage ich auch immer so, durchatmen, weil natürlich, wenn man auf seine eigene Machtposition hingewiesen wird, ist es nicht immer schön. Und ich glaube, es gehört aber dazu. Und natürlich darf man nicht vergessen, dass es bei all diesen Kämpfen am Ende nicht nur um Sprache geht. Also ich glaube, das passiert ja viel auf einer sprachlichen Ebene. Die Feuilletons diskutieren sich im Kreis darüber. Aber es geht um Zugänge und Teilhabe und natürlich ist Sprache da ein Instrument und macht vieles sichtbar, aber da muss ja auch in vielen anderen Richtungen was passieren. Gesetzlich, finanziell, Wohnung, Diskriminierung, das ist ja ein Riesenblock und ich glaube, das darf da nicht bleiben. Also ich glaube, diese Debatten rund um Sprache sind wichtig, aber es darf da nicht aufhören, sondern muss in andere Lebensbereiche auch mit reingehen. Aber wenn man natürlich die Sprache dazu nicht hat, dann ist es schwer. Und ich persönlich merke, dass ich, also gut, in meinem Beruf nicht, aber in meinem Privatleben bin ich einfach sehr, sehr müde, diese Debatten rund um Identitätspolitik zu führen, ich mache einfach gerne meine Arbeit weiter so und diese Debatten, die drehen sich irgendwo auch und bewegen sich dann irgendwo hin, aber ich glaube eben nicht aufgrund der betroffenen Menschen, die endlich ihre Bedürfnisse artikulieren, sondern schon aufgrund derer, die nicht so richtig wissen, worum es da eigentlich geht. Also das, und das hatte ich ja einstiegs schon gesagt, dass es halt Befreiungskämpfe sind. Und ich glaube, das so als Identitätspolitik abzutun, kann man auch nur machen, wenn man selbst nicht die Person ist, die sich da gerade befreien möchte. Ja. Hast du denn Ideen, wie man diese Debatte, die sich immer im Kreis dreht um die Identitätspolitik, wie man die ein Stück weit überwinden kann? Das ist eine schwierige Frage natürlich, weil das auch mediale Dynamiken einfach sind, wo man jetzt nicht einfach irgendwie den Finger drauflegen kann, was ja auch gut ist, und sagen, stopp jetzt hier. Hast du da mal drüber nachgedacht? Oh ja, die ganze Zeit denke ich darüber nach, aber also ich bin halt daran interessiert, was kann man machen, wie kann man sein Handeln wirklich verändern, wie kann man Strukturen verändern, wie kann man Mechanismen finden. Und ich glaube halt, die Leute, insbesondere eben nicht betroffene Leute, die da immer noch verharren an dieser Frage von, gibt es das jetzt? Irgendwie weiß ich nicht auch, ob man nicht jetzt eher eine Koalition der Willigen und eine Allianz derer stärken sollte, die praktisch dazu bereit sind, als sich die ganze Zeit auf die zu fokussieren, die noch ganz woanders hängen. Und ich glaube, natürlich gibt es eben Institutionen, Bildungseinrichtungen, die haben zum Ziel, da Bildungsarbeit zu machen und diese Leute abzuholen. Und das ist eben auch ein Teil der Arbeit, aber nur einer. Und ich glaube, man sollte nicht die ganze Zeit dahin gucken. Und ich glaube, das hilft nicht beim Überwinden, aber das, was ich eingangs gesagt habe, dieses Durchatmen. So, es gibt Leute, die sind da noch nicht. Das wird auch noch ein paar Jahre so sein. Deshalb gibt es trotzdem viele Leute, die gute Arbeit machen. Und deshalb wird man auch noch diese Feuilleton-Debatten eine ganze Weile haben. Das braucht. Die Strukturen sind hunderte Jahre gewachsen. Es braucht ein paar weitere hunderte Jahre, bis sie irgendwie weniger auch werden. Ja. No.